Alan Rickman, der große Theater- und Filmschauspieler, ist gestorben. Eine seiner ersten Rollen hatte er an der Seite von Bruce Willis in Die Hard. Es folgten unzählige weitere Filmauftritte. Meistens spielte Alan Rickman einen Bösewicht. So verkörperte er unter anderem den Sheriff von Nottingham in einer Robin Hood-Verfilmung, einen ehebrechenden Werbemanager in Tatsächlich Liebe und natürlich den finsteren Zauberer Severus Snape in den Harry Potter-Filmen. Heute ist Alan Rickman gestorben. Er wurde wie David Bowie nur 69 Jahre alt. Am Telefon begrüße ich nun unseren Filmkritiker Hartwig Tegeler. Herr Tegeler, man hatte ja so ein bisschen den Eindruck, dass Alan Rickman im Filmgeschäft zumindest auf diese Bösewicht-Ecke festgelegt war. Aber die bediente er einfach auch so gut wie kein zweiter, oder? Ohne Frage. Also der erste Eindruck, den man ja so hat, ich habe da auch, als ich die Nachricht bekam, dass er nun verstorben ist, einfach mein inneres Bildergedächtnis mal aktiviert und zurückblatt erstmal in der ersten Erinnerung einfach so ein ganz säuerlicher Gesichtsausdruck, so als ob einem immer die Laus über die Leber läuft, als ob jemand griesgrämisch ist. Und das hat was sehr, sehr Misanthropisches, was so in meinem Bild zurückgeblieben ist. Und gerade wenn Sie erwähnten, den Bösewicht in Stirb langsam, also die Rolle, mit der er eigentlich dem breiten Publikum auch berühmt breite Publikum bekannt geworden ist, da ist das natürlich genau da, das Böse und dieses Verbissene, dieses Gemeine. Und da war er offensichtlich zumindest in den meisten seiner Filme, die auch erfolgreich waren, doch scheinbar schon festgelegt. Aber er war ja mehr als Darsteller, er war ja auch Regisseur. Gerade kürzlich hat er noch inszeniert, beziehungsweise ist sein Film in die Kinos gekommen. Die Gärtnerin von Versailles, der war nicht ganz so erfolgreich und wurde nicht so geschätzt von den Kritikern. Nee, das kann ich auch gut verstehen. Ich finde den Film ziemlich schlecht, weil da ist etwas nicht gelungen. Also wenn man einen Film übers 18. Jahrhundert macht und über die Gartenbauarchitektur zur Zeit Ludwigs des 14. und kein Gefühl für die Räume entwickelt, das hat er als Regisseur nicht geschafft in diesem Film. Dann nützt einem auch die großartige Besetzung nicht, eben Kate Winslet und Alan Rickman in der Rolle des französischen Sonnenkönigs. Aber auch da ist etwas da, und das fand ich so spannend, dass dieser erste Eindruck von dieser, ich nenne es mal jetzt einfach, dieser Griesgrämigkeit natürlich auch einen Raum eröffnet. Und sie hatten die Rolle, mit der ihnen die meisten in Erinnerung behalten werden, die Rolle des Severus Snape in den Harry Potter Verfilmungen, da ist das ja am deutlichsten geworden. Wenn wir uns mal ganz ernsthaft fragen, was bleibt von diesen Filmen zurück, dann ist das natürlich die Rolle dieses Bösewichtes, von dem wir bis zum Ende eigentlich ja gar nicht wissen oder in einer Szene meinen zu wissen und dann wieder nicht zu wissen, ob er böse ist oder nicht, auf welcher Seite er sich geschlagen hat. Und was ich damit nur zum Ausdruck bringen will, dass hinter dieser ganz offensichtlichen Maske des Misanthropischen sich natürlich auch eine Komplexität der Figuren entwickelt, die Alan Rickman, man darf nicht vergessen, das ist natürlich auch ein großer britischer Theaterschauspieler gewesen, der ja nicht nur selber inszeniert hat, sondern auch Shakespeare gespielt hat und so weiter. Da ist natürlich ein ganz, ganz großer Raum von Darstellungskraft vorhanden, und den spüren wir dann manchmal in diesen Figuren, wie gesagt, hinter dieser ersten Oberfläche. Gerade in diesen Harry Potter-Verfilmungen, da ist er ja nicht alleine. Da befindet er sich in einer Riege großartiger britischer Theaterschauspieler, gewünscht von J.K. Rowling, dass genau nur Briten spielen dürfen, nur ihre Lieblingsschauspieler. Ich glaube, Alan Rickman gehörte dazu, und das heißt, er habe sich auch außerordentlich gut mit der Schriftstellerin verstanden und mit ihr eben diese Rolle quasi gemeinsam erarbeitet. Ja, und da ist auch dann was rausgekommen. Also ich finde, das Interessante an Bösewichtern ist ja immer, also wenn wir jetzt mal so vereinfacht tun, als ob die Rolle des Severus Snape einfach ein Bösewicht beschreibt, ist ja immer, wo kommt denn die andere Seite? Wo kommt denn das her, wo jemand so böse geworden ist? Das finden wir natürlich nicht in so Blockbuster-Filmen wie Stirb langsam, also 1988 erwähnten wir ja schon. Aber in so einer Rolle in diesem Fantasy-Film, da wird sehr schnell deutlich, dass der Mann eine Geschichte hat, auch bevor wir sie erzählt bekommen. Und das finde ich einfach das Faszinierende an solch großen Schauspielern, dass ohne dass das benannt ist, ohne dass das ausgesprochen ist oder schon die Geschichte erzählt worden ist, man spürt immer, und da ist Alan Rickman aus meiner Sicht wirklich ein außerordentlicher Schauspieler. Man spürt immer, dass da eine wirklich ganz tiefe Geschichte dahinter steht. Und das darzustellen, auf der Leinwand oder auch auf dem Theater, ja, das ist natürlich eine große Kunst, die dieser Mann wirklich geleistet hat. Hartwig Tegeler zum Tod des großartigen Theater- und Filmschauspielers Alan Rickman, der heute im Alter von 69 Jahren verstorben ist. Herr Tegeler, vielen Dank für das Gespräch. Danke.